Ich war weder in den Pionierorganisationen noch in der FDJ noch in sonst irgendwelchen staatlichen Organisationen. Das hatte jetzt aber nicht unbedingt was damit zu tun, dass mein Elternhaus hochpolitisch gewesen wäre, sondern er hat das was mit der vorhergehenden Diktatur zu tun. Meine Mutter ist Jüdin. Die waren in Auschwitz. Sie ist Shoah-Überlebende gewesen und wollte mit so einem System nichts zu tun haben. Wir haben als Kinder sehr abgeschottet gelebt und deshalb kam das überhaupt gar nicht in Frage, dass wir in irgendeine politische Organisation gehen. Das hat natürlich geprägt, das hat gesessen. Und der Staat, das sage ich immer, der DDR-Staat hat seine eigene Opposition eigentlich kreiert, entwickelt, indem er eigentlich uns dann nicht, nur weil wir politisch nicht aktiv waren, im Sinne der DDR keinen weiteren Bildungsweg durchlaufen konnten. Ich habe eine sehr gute 10. Klasse abgeschlossen und habe dann danach keine Ausbildung bekommen. Und wenn es die Kirchen nicht gegeben hätte, hätte ich nicht mal die Krankenschwesternausbildung machen dürfen. Da bin ich auch dankbar, dass wir die Chance hatten, zumindest diesen Weg zu gehen. Und damals war das für mich überhaupt gar nicht ein Grund, darüber nachzudenken, irgendwas anderes zu machen. Ja, und dann haben wir auch dort wieder abgeschottet, in einen Kreis gelebt. Und ich habe immer gern geschrieben und war dann hier in so einem Schriftstellerkreis bei Friedrich Döppe, an den ich jetzt auch mal erinnern möchte. Das ist ein sehr wichtiger Mann in Halle gewesen, der einen Zirkel schreibender Arbeiter hatte und da aber auch nicht gerne gesehen wurde, weil er durchaus auch kritische Texte zugelassen hat. Dieser Kreis wurde dann von der Stasi aufgelöst. Und das war eigentlich so der Beginn, dass ich eigentlich gedacht habe, irgendwie muss man doch was tun. Man kann doch nicht einfach zusehen, was hier politisch passiert. Ich muss da mal kurz einhaken. Du sagst, der Kreis, der von der Stasi aufgelöst wurde, wie muss ich mir das vorstellen? Also, wie hat denn die Stasi einen Kreis von schreibenden Leuten aufgelöst? Ganz praktisch. Na, im Prinzip haben sie ja immer in Hauskreisen irgendwas Oppositionelles gesehen oder irgendwas, was den Staat schaden könnte. So war es gar nicht gewesen. Und so wurden immer in solche Kreise inoffizielle Mitarbeiter eingeschleust, die dazu da waren, die Kreise auszuspitzeln und zum Beispiel Bücher, die auf dem Index standen und die da gelesen wurden, weiter in Berichten weitergeleitet hatten. Und wann die Stasi dann entschieden hat, welchen Kreis wie sie auflöst, das kann ich natürlich nicht sagen. Das müsste man von anderer Seite fragen. Ich habe mir das jetzt versucht, so praktisch vorzustellen. Die können ja nicht, wenn jemand schreibt, dann sagen so, das machen wir jetzt aber nicht mehr hier. Nein, nein, die haben dann Verhaftungen durchgeführt. Also wir haben uns an einem Abend getroffen. Also ich war an diesem bewussten Abend, kam ich zu spät, da war schon eigentlich alles vorbei gewesen und da waren schon die ersten Verhaftungen gelaufen. Und denen wurde vorgeworfen, dass sie antisozialistische Hetze, die üblichen Paragraphen, Vereinigung einer kriminellen Vereinigung und so weiter und so weiter. Und die Verfassung und auch die Gesetzgebung hat es ja durchaus hergegeben. Ja? Also sobald sich drei versammelt hatten, sobald war das eine nicht genehmigte Versammlung und die konnte dann eben auch aufgelöst werden. Meistens war das im öffentlichen Raum. In diesem Falle wurde die Wohnung gestürmt, wurden Hausdurchsuchungen gemacht, einige wurden verhaftet und damit war der Kreis einfach aufgelöst, gesprengt gewesen. Nochmal zurück zu der Schulsituation. Mit welcher Begründung wurde denn zum Beispiel sowas wie Abitur abgelehnt? Oder wer hat das denn geäußert? Wie ist denn sowas gelaufen? Naja, eigentlich gab es ja nur Ausgewählte. Es durften ja nur, ich glaube, aus unserer Klasse damals durften nur drei auf die EOS, hieß das ja damals, erweiterte Oberschule. Und das waren meistens entweder Arbeiterkinder. Bei mir wurde der profane Grund Angestelltenverhältnis, hatte meine Mutter. Und deshalb durfte ich offiziell nicht das Abitur machen, aber es ging nicht so sehr um Leistung in dem Sinne. Ja. Es ist sehr gute Und das kann ich einfach so sagen, das war sicher auch ein Vorteil der kirchlichen Einrichtung, Ausbildungseinrichtung, dass sie einfach viele Menschen bekommen haben, die hochintelligent waren, die hätten Medizin studieren können oder was anderes und mussten dann erstmal diesen Weg durchlaufen, sozusagen. Das war schon für uns nicht so richtig nachvollziehbar. Aber was bei mir schlimm war, ich, wie gesagt, hatte ein gutes Zeugnis und ich habe mich überall beworben. Ich kannte diesen kirchlichen Weg nicht unbedingt. Und bin immer erstmal genommen worden und dann ohne Begründung habe ich wieder eine Absage bekommen. Und nun stellen Sie sich vor, ich war 16. Ja, was soll man sich da denken? Also ich habe nicht mal daran gedacht, dass das wegen meiner Nicht-Organisation in Pionieren FDJ-Organisation war, sondern ich habe mich immer gefragt, was ist das jetzt hier eigentlich, ja? Also man war da auch sprachlos. Man, wie gesagt, also ich denke einfach, der Staat hat uns in eine Situation gebracht, die wir jetzt gar nicht persönlich hervorgerufen haben, sondern die sie in uns geweckt haben, sozusagen. Mhm. Theoretisch war das ja ein gesellschaftlich ein progressiver Ansatz, wenn man sozusagen die Situation nach 1945 betrachtet. Viele sind ja auch genau deshalb, also vor allen Dingen Intellektuelle auch aus Westeuropa, Schweiz, Österreich zum Beispiel auch, in die DDR, die dann DDR hieß, gezogen, also in den Osten Deutschlands damals noch, um was anderes aufzubauen. Wie ist das bei euch in der Familie so wahrgenommen worden, diese Ansätze und der Umgang damit? Also was spielte sozusagen der generelle, die Basis der DDR für eine Rolle? Also bei uns in der Familie überhaupt nicht, muss ich sagen. Ja. Durch die Geschichte meiner Mutter war das ja oft auch sehr angstbeladen gewesen. Und meine Mutter hat im Theater gearbeitet und die haben sich so eine eigene abgeschottete Welt kreiert, entwickelt. Man hatte immer so den Eindruck, das ist Theater und die leben völlig abgeschottet von dem, was sonst so ringsrum passierte. In der Familie selber haben wir gar nicht politisch diskutiert, was für mich auch im Nachhinein, nicht zu der Zeit, doch sehr bedauerlich ist, weil meine Mutter sehr frühzeitig gestorben ist und wir nicht hartnäckig genug einfach nach unserer Familie, nach der Geschichte gefragt haben. Das haben einfach Blicke genügt, wenn wir zum Beispiel gefragt haben, wieso haben wir denn eigentlich keine Großeltern? Oder warum haben wir keine Tanten und Onkels wie alle anderen? Was ist denn da gewesen? Und da wurde nur streng geguckt und über dieses Thema wird nicht geredet. Und wir wussten sozusagen Bescheid. Und meine Mutter ist ja dann gestorben, als ich 18 war. Und ich habe die Vormundschaft für meine Geschwister übernommen. Und je länger ich mich mit diesem Thema dann auch beschäftigt habe, umso ärgerlicher ist es für mich, dass ich eigentlich entwurzelt gelebt habe. Deshalb war das Politische, hat bei uns in der Familie nicht wirklich eine Rolle gespielt. Mhm. Aber es kam auch nicht in Frage, zum Beispiel in den Westen auszureisen für meine Mutter. Das fand ich auch so. Das hätte ja durchaus eine Möglichkeit sein können, ja. Und diese Gespräche, von denen du jetzt sprichst, das sind eigentlich eher die Gespräche, die ich dann bei Aktion Sühnezeichen im Rahmen der Gedenkstättenaufarbeitung, ich habe mich da in so einem Kreis organisiert, die haben wir dort geführt und ja. Ich habe gerade überlegt, eigentlich ist das ja seltsam, ja, dass der antifaschistische Staat DDR so eine seltsame Beziehung aufgebaut hat zu den in diesem Staat lebenden Juden, die man ja letztlich in fast jeder Stadt an zwei Händen aufzählen konnte. Das Richtig. Waren ja ganz kleine Gemeinden nur. Und da will ich gar nicht unbedingt Gemeinden, also das meint jetzt wirklich qua Herkunft, war das ein Problem. Warum aus deiner Sicht? Na, ich denke, das hat auch historische Gründe. Ja. Hannah Arendt hat ja ein schönes Buch geschrieben, Die Herrschaft des Totalitarismus und sehr intelligent aufgearbeitet, woher eigentlich der Antisemitismus kommt und wo ist der auch bei den Linken angesiedelt. Und ich denke, das erklärt es für mich damit. Ich habe es zu DDR-Zeiten selber, als ich 16, 17 war, überhaupt nicht verstanden. Und der Antisemitismus zog sich ja so weit durch, dass Gedenkstätten, da gab es keine Juden. Es waren alles Antifaschisten. Und Juden, die einfach nur den Holocaust überlebt hatten und entweder in ihre Städte zurückgekommen sind oder in diese Städte aufgeteilt worden. Die sind von Anfang an nicht gewollt gewesen und es gab sogar Diskussionen, das habe ich in der Forschungsarbeit selber gelesen, dass zum Beispiel hier auf der Bergschenke bei denen, die zurückgekommen sind, sollten Wohnraum und Lebensmittel zur Verfügung bekommen. Und da gab es ein Komitee, die darüber diskutiert haben, sollen die das kriegen oder nicht. Schließlich waren die ja nicht in den Konzentrationslager aus politischen Gründen und sie haben ja auch nicht gekämpft, sondern nur aus religiösen Gründen. So eine Diskussion sind schon nach 1945, nach der Befreiung, diskutiert worden. Und das ist schon interessant, wenn man da mal tiefer in diese Geschichte hineingeht. Was dann aber wieder verwunderlich ist, dass durchaus in der Regierung der DDR ja durchaus Juden saßen. Trotzdem gab es ja eine ganz klare antizionistische Haltung. Ja. Also das ist richtig. War ja dann irgendwann sowieso klar, dass Israel mit zum Feind gehört und weil der Imperialismus und so weiter. Ja. Und gab ja dann so einen Rückschluss. Dieses Gefühl heute, was man ja auch in den Zeitungen nachlesen können, die Revolution heißt ja gerne die friedliche Revolution, die fand natürlich vor allen Dingen auch in Leipzig statt, wo auch die Wurzeln sozusagen dieser Revolution wahrscheinlich schon Ende September 89 liefen. Also dieser vereinfachten Zuschreibung gegenüber wollen wir ein bisschen nachgraben, wie denn eigentlich eine Situation entstanden ist, in der Leute sich überhaupt bemüßigt fühlten, etwas zu bewegen oder etwas anders zu bewegen. Und Sabine Wolf steht in Halle natürlich auch für das neue Forum. Also der Name sollte Ihnen schon ein Begriff sein. Und deswegen würde ich ganz gerne mal auf dieses neue Forum zurückkommen. Das ist ja ein Forum, was entstanden ist, weit nachdem es schon viele kleine Foren gab, also Kreise, die du ja auch schon angesprochen hast. Wann fing denn für dich so eine Art Aktivität an und oder welche hast du wahrgenommen, die in irgendeiner Weise mit Veränderung zu tun haben? Also ich habe angefangen in den 80er Jahren mit meinem Engagement bei Aktion Sühnezeichen und dort habe ich speziell mich in der Gedenkstättenarbeit engagiert und unter anderem haben wir diese sogenannten Pilger-Todesmärsche organisiert, die ja hochpolitisch vor allen Dingen für wiederum die DDR-Seite war, weil wir immer an den Stationen, wo im Prinzip die Häftlinge langgeführt wurden und einige gestorben sind, wurden immer Gedenksteine aufgebaut. Da haben wir Kränze niedergelegt mit dem Spruch der Geschwister Scholl, wir dürfen nicht schweigen in dieser Zeit. Und das war dann mein politisches Leitmotiv. Eigentlich bis zum heutigen Tag. Ich finde, eigentlich hat sich daran auch nichts geändert. Und dann kam ja 1983, sollte ein Gesetz für uns Frauen verabschiedet werden, in dem wir verpflichtet werden sollten, für die DDR-NVA, also da Soldatinnen zu werden. Und da haben sich aus unterschiedlichen Kreisen Frauen zusammengetan. Wir kannten uns eigentlich nicht. Ich kannte nur meine Pflegemutter, mit der ich das dann zusammen gemacht habe. Wir haben einfach gesagt, wir wollen das nicht. Und wir wehren uns jetzt dagegen. Und haben da eine Unterschriftensammlung gemacht in verschiedenen großen Städten, Halle, Leipzig, Berlin. Und haben dann die Frauen für den Frieden gegründet. Das war ja sowieso Ost und West eine sehr friedensorientierte Zeit gewesen. Und eigentlich hätte man von der DDR erwarten müssen, dass sie da sehr positiv letztlich auch auf die Friedensaktivitäten, die wir so organisiert, engagiert haben, positiv reagieren. Aber genauso schizophren war das eben. Die Westfriedensbewegung, die wurde unterstützt, während im Osten hohe Repressalien ausgeübt wurden, mit Verhaftungen, ja, mit allem, was man sich so denken kann. Das sind aber für mich die Vorläufer der sogenannten friedlichen Revolution gewesen. Denn wenn wir, die Frauen für den Frieden, die Kirche von unten, es gab ja ganz viele vereinzelte Gruppen, Frieden konkret, Frieden und Menschenrechtsgruppen, wenn die, auch die Punkgruppen, die sich in den Kirchen engagiert haben und auch eigentlich einen hohen politischen Anspruch hatten, wenn die nicht gewesen wären, würde ich behaupten, hätte es 89 keine friedliche Revolution gegeben. Wir haben uns eigentlich wirklich stark gemacht, dass Gewaltfreiheit auf diesen Demonstrationen demonstriert wird. Und Halle hat ja da auch nochmal eine ganz besondere Situation, da Halle ja besonders rot war. Kommen wir vielleicht gleich nochmal drauf, aber dieses Moment, da hätte es keine Veränderung gegeben. Was schwebte dir denn persönlich für eine Veränderung vor? Also in dem Moment, wo du dich da engagiert hast, was war denn so ein Moment, so müsste es eigentlich aussehen, dann würde ich mich wohlfühlen in dieser Zeit, also sagen wir mal von 83 bis 87, 88. Ja, zum Beispiel Pressefreiheit. Ich habe zum Beispiel nicht verstanden, warum man nicht Heinrich Böll lesen konnte. Ich habe zum Beispiel in der 10. Klasse, in Tade steht heute noch in meinem Zeugnis drin, bekommen, weil ich unter der Schulbank Ansichten eines Clowns gelesen habe. Also lächerlich eigentlich. Dann fand ich ziemlich problematisch, dass man nicht philosophisch diskutieren konnte, ja. Irgendwie durften die und die Philosophen diskutiert werden, aber sobald man Platon, Sokrates, sobald man an die Grenzen der DDR-Ideologie gekommen ist, da hat man gleich uns staatsfeindliche Hetze vorgeworfen. Mhm. Also das hätte ich mir gewünscht. Das sind ganz einfache Dinge. Ich hätte mir zum Beispiel auch gewünscht, einfach mal nach England fahren zu dürfen oder einfach nach Israel fahren zu dürfen. Also ich hatte da gar keine großen Ansprüche. Aber das ist, glaube ich, sicher so, wenn man immer tiefer in diese oppositionellen Kreise sich involviert hatte, dann war es ja auch so, dass wir durften ja gar nicht mehr nach Ungarn oder Polen. Wir durften unsere Freunde in der Tschechei nicht besuchen. Ich habe zum Beispiel in meiner Stasi-Akte einen ganzen Teil polnische Überwachung. Da wurde ich einen ganzen Tag überwacht. Und das sind so Sachen, das sind ganz kleine, einfache Dinge. Mir hat nicht die Westschokolade gefehlt, mir hat auch nicht unbedingt das Westgeld gefehlt. Aber mir hat der Austausch gefehlt, mir hat der intellektuelle Austausch gefehlt. Also ich fand damals diese kleinen Zigarettenpackungen, sollen ja keine Namen nennen, die so schön weich waren und filterlos, fand ich schon sehr attraktiv. Aber es gab ja auch Orient zum Beispiel bei uns zu kaufen. Insofern fehlten mir jetzt, glaube ich, Konsumgüter auch eher nicht, weiß ich nicht. Wir kommen vielleicht trotzdem gleich nochmal auf dieses Moment vor dem Herbst zurück. Ich hatte jetzt gerade so das Gefühl, naja, wenn jemand aber über Jahre eigentlich das Gefühl hat, so eingeengt zu sein und quasi auch überwacht zu sein, da nicht hinzukommen, dies nicht zu tun, was entwickelt man denn da eigentlich noch für Visionen? Also was, was ist denn dann, was war denn so deine Idee von einer guten Gesellschaft? Also ich muss ja sagen, dass ich mich in den Kreisen ja sehr wohl gefühlt habe. Und da ich nicht nur in einem Kreis war, also nicht nur bei den Frauen für den Frieden, sondern eben auch diesen internationalen Austausch bei Aktion Sühnezeichen hatte. Ich war ja dann dort im Leitungskreis und der Grund, dass Aktion Sühnezeichen sich damals gegründet hatte, war ja, in die Länder zu gehen, wo Deutschland Unrecht getan hat. In der DDR war das nicht mehr möglich. Und deshalb hat man einfach von diesen Ländern Jugendliche in die DDR geholt. Und komischerweise hat das auch funktioniert. Und da war einfach ein guter Austausch gewesen. Was für mich hochinteressant war, war einfach interessante Leute kennenzulernen, wie Egon Bahr, Eberhard Eppler, dann Gollwitzers. Also Menschen, die sich auch in der Zeit organisiert, engagiert haben und ja, fand ich immer viel Schlimmeres erlebt haben, auch durchgehalten haben, auch in ihrem Land geblieben sind und auch in Form der bekennenden Kirche und so weiter dort gearbeitet haben. Und das hat mir einfach immer die Kraft gegeben, nicht aufzugeben, sondern hier was zu tun. Und dann kam natürlich von all denen, die ausgereist sind oder die ausgewiesen wurden, wie Jürgen Fuchs zum Beispiel, dass es ihnen nicht so besonders toll im Westen ging. Und sie ja auch nicht unbedingt, die Ausgewiesenen wollten ja auch gar nicht unbedingt dorthin. Und dass es schon sehr viel schwieriger war, Freundeskreise zu finden, auch Kreise in der Qualität zu finden, in der wir uns intellektuell ausgetauscht haben. Wir haben ja viel darüber rumgesponnen, wie könnte Demokratie aussehen. Für uns war jetzt auch nicht die Bundesrepublik das super ideale System. Für uns kam es darauf an, ein demokratisches System haben zu wollen. Und naiv gedacht, so haben wir wirklich gedacht, wir könnten den Sozialismus demokratisieren. Das war das, was wir wollten. Und da haben wir unsere Kraft reingesetzt. Das ist sicherlich heutzutage ohne eine globale Ökonomie wahrscheinlich nicht zu denken, aber wir reden ja über Utopien. Yeah. Und nicht zuletzt gibt es ja den Wendefokus, um auch heute utopiefähig bleiben zu können. Was ging dir denn durch den Kopf, als die Leute reihenweise von der Utopie, die es da mal gab in dem Land DDR, in den Westen und damit das einfache Leben geflohen sind, also Sommer 89, die recht spektakulären Bilder? Für mich war das ein bisschen ein Schock gewesen, ja. Es war nichts Neues für mich. Diese Bewegung nahm ja immer mehr zu. Und uns wurde ja, uns politisch Engagierten, wurde ja immer vorgeworfen, wir machen das ja nur, um in den Westen zu kommen. Und ich, zumindest kann ich das für meine Truppe sagen, da war das nicht so gewesen. Also für die Frauen für den Frieden. Es gab vereinzelt eins, zwei, aber wir hätten zum Beispiel gar niemanden aufgenommen, der nur die politische Arbeit hätte machen wollen, um in den Westen zu gehen. Und dann hat sich ja auch 89 diese Gruppe der Ausreisenden engagiert. Ich habe ein ganz besonderes Erlebnis in der Zeit gehabt, deswegen habe ich das eigentlich nur aus der Ferne miterlebt. Ich durfte ja, wie gesagt, nirgendwo hinfahren und wir hatten eine Planung von Aktion Sühnezeichen, den Gedenkweg 1989 von Thüringen, also Buchenwald nach Dachau, lief der damals. Und das haben wir organisiert und haben gesagt, also aus der DDR-Gruppe kam, wenn einer von uns nicht den Übergang in den Westen bekommt, dann gehen wir gemeinsam bis zur Grenze und dann hören wir auf. Und ich hatte tatsächlich als Einzige dieses Visum nicht und auch keinen Pass und nichts und habe dann meinen Sohn mitgenommen, der damals, der ist 88 geboren. Mit Kinderwagen sind wir dort langgelaufen und wir hatten da kein Radio oder kein Fernsehen, wurde uns immer nur so ein paar Mitteilungen. Wir waren da schon ziemlich abgeschottet gewesen. Und wir haben dann nur mitgekriegt, dass es eine Riesendiskussion gab, wenn dieser Marsch jetzt nicht in den Westen gehen darf, also über die Grenze gehen darf, da standen schon DPA, internationale Sender und so weiter, wird sich die DDR nochmal blamieren. Weil das war ja eine Gruppe, die wieder zurückkommen wollte, obwohl die uns gar nicht zurückhaben wollten. Aber so musste ich dann in zwei Tagen meinen Sohn austauschen. Ich habe noch gestillt, der Vater kam dahin. Ich bin dann zu allen Empfängen, die wir da auch hatten und immer mit Eisbeuteln rumgelaufen. Das war schon einfach auch so eine verrückte Situation gewesen. Ja. Und dann kamen wir zurück und da war diese Massenausreise. Und da haben wir eigentlich noch mehr so die Kraft entwickelt zu sagen, das kann doch nicht sein, dass die DDR hier ausgeblutet wird. Ja, wir hatten ja schon immer das Gefühl, wenn das so weitergeht, dann wird das irgendwann passieren. Und wir wollten aber eben nicht einfach weggehen, sondern vielleicht noch das bisschen Zipfelchen, was die Verfassung offen gelassen hat, nämlich einen Verein zu gründen, den wahrzunehmen. Das gab's, man konnte Vereine gründen? Das ja. Das ist ja interessant. Und da kam die Idee, das neue Forum zu gründen. Und auch das erste Mal nicht nur aus den schon bekannten Gruppen, sondern eigentlich Leute mit ins Boot zu holen, die durchaus eine Stellung auch hatten, wie Jens Reich und so weiter und so weiter. Das ist ja, dann kann man ja auch in der Gründungsgeschichte nachlesen. Aber das war wirklich die Kraft, nochmal so alle Kraft zusammenzunehmen und die Chance, jetzt können wir tatsächlich was verändern. Und wir wollten ja nicht die DDR abschaffen. Wir waren ja auch die Einzigen, die gesagt haben, es ist verrückt, diese Mauer aufzumachen und die Leute einfach rauslaufen zu lassen. Und genau im Prinzip, unsere Befürchtungen haben sich ja dann bestätigt. Also die Parteiendemokratie hat sich dann in die oppositionellen Gruppen draufgesetzt und versucht, da einfach ihr Potenzial herzuholen, um zum Beispiel auch den Blockparteienstatus loszuwerden, was für die CDU durchaus auch gilt. Das ist aber ein sehr, sehr komplexes Moment mit der Mauer öffnen. Vielleicht nochmal so kurz davor mit diesem neuen Forum. Ich habe mich immer gefragt, wie, wenn doch alles so wahnsinnig überwacht war, also sprich, wenn zum Beispiel die Umweltarbeitsgruppe in Halle feststellt, dass einfach mal 7 von 8 Leuten bei der Stasi sind. Oder, das stimmt. Wie konnte das eigentlich passieren, dass nun ausgerechnet ein so ein High-Level-Moment von Veränderung entstanden ist, wie das neue Forum, ohne dass es eben gleich wieder im Fadenkreuz stand? Also ich kann es nur für unsere Gruppe sagen. Ja? Also wir wussten ganz genau, wer bei uns diejenige war, welche IM war. Und wir haben dann einfach so getan, als würden wir so eine Gruppensitzung noch durchführen und haben aber immer weniger Informationen innerhalb dieser Kreise. Und ich meine, wir kannten uns ja schon untereinander, jedenfalls diejenigen, die meisten von denjenigen, das würde ich jetzt auch mal sagen, waren ja wirklich daran interessiert, eine Veränderung herbeizuführen. Ja. Und die wenigen, die tatsächlich auch für uns bedauerlich und nicht nachvollziehbar, denn von denen man es auch nicht gedacht hat, tatsächlich Spitzeltätigkeit in den Kreisen durchgeführt oder ausgeführt haben, die haben vielleicht, es ist uns gelungen, die immer auszuschalten, keine Ahnung. Oder, und das kann ich nicht beurteilen, auf der anderen Seite war jetzt auch schon die Massenbewegung, sie waren eigentlich überfordert mit der Situation in Ungarn. Die Leute haben einfach nur noch gemacht, was sie wollten. Ja, ich weiß es nicht. Also es war jedenfalls durchaus möglich und es gab zwar immer wieder Verhaftungen, aber eigentlich jetzt nicht mehr Verhaftung in dem Sinne, dass man über eine Woche irgendwo gesessen hat, sondern man wurde zu Verhören geholt. Du auch? Ich war ganz kurz, weil ich mit meinem Sohn Flugblätter ausgetragen habe. Ich war auch eine Station, wo unterschrieben wurde, also wo die Leute zu mir kamen. Und das hätte man ohne weiteres auflösen können. Mhm. Das hat aber keiner mehr gemacht. Und ich vermute einfach mal, ihre Informationen haben sie sowieso über die verwandte Bude gekriegt. Also meine Wohnung war ja durchaus ein schönes Studio für die Staatssicherheit. Da werden sie ja genug mitbekommen haben. Also ich muss sagen, für mich die letzten Monate, das war alles nur noch Aktivität und Gott sei Dank hat man sich damit auch gar nicht auseinandergesetzt. Wir wussten, Gott sei Dank wusste ich nicht, was die da alles beobachtet haben, wo die da eigentlich überall gewesen sind und was auch für sie wichtig war, wo ich mich frage, was ist daran wichtig? Oder dass die da Berlin-Verbote ausgesprochen haben und wussten, wir halten uns sowieso nicht dran. Ja? Also das sind so alles Punkte, die kann ich nur nachlesen in meiner Akte und wo ich mich frage, meine Herren, mit was die sich alles so beschäftigt haben. Ja? Wenn es einmal so ein Selbstläufer ist, das hat dann so einen Kafka-Moment. So das Schloss, ich glaube, sowas Ähnliches war das schon. Das, weil als ich dann den Mielke gehört habe im Anschluss, ich meine, der theoretisch wusste der ja alles, über alles Bescheid, was so vorgeht, ja. Und dass der aber trotzdem so blauäugig in seiner, also scheinbar blauäugig in seiner Welt, ganz anders als der sein Vorgänger sozusagen im Amt, dann so glaubte, dass das jetzt irgendwie aufrechtzuerhalten ist, das ist für mich nach wie vor nicht erklärlich. Aber na, und ich glaube, dass die immer gedacht haben, dass die mit solchen Leuten wie Motro und ich habe so die anderen Namen vergessen, dass sie damit das irgendwie stabilisieren können. Sie geben uns ein bisschen Freiheit und können das dann danach wieder verschärfen. Und ich denke auch, im Prinzip haben sie so ein bisschen auf ihren Bruder gehofft. Und der hat ja nun ganz anders reagiert, als sie das für sich so wahrgenommen haben. Ja. Wie hast du diesen Wandel bemerkt oder für dich sozusagen verarbeitet, als es dann die schwarz-rot-goldenen Fahnen gab? Oder also als es eben nicht darum ging, was zu verändern, sondern was zu übernehmen, ganz simpel. Also ich muss ehrlich sagen, dass ich das schlimm fand. Ja. Also die ersten Demonstrationen in Halle waren ja auch mit ziemlicher Angst geprägt, ja. Weil das ja in Halle doch noch ein bisschen anders lief als in Leipzig und Berlin, weil ja hier immer doch noch die Order war, die Demonstration doch zusammenzuschießen. Und wir waren ja total wenig am Anfang gewesen. Das war ja nicht die Massendemonstration. Und als es dann zu diesen Massendemonstrationen kam, waren für mich diese Parolen einfach beängstigend. Also wir sind ein Volk, wir wollen die D-Mark, dann sehr nationalistisch geprägte Sprüche. Und ich habe mich dann immer gefragt, ja, was passiert jetzt, wenn wir einfach nur eingekauft werden? Was für meine Begriffe ist der Prozess ja nicht gut im Sinne der Bürgerbewegung gelaufen, sondern im Sinne der Bundesrepublik Deutschland letztlich. Ja, ja, das habe ich mich gefragt. Was haben die Leute davon, wenn sie die Westschokolade haben oder wenn sie die D-Mark haben? Aber ich kann auch sagen, ich hatte das alles. Und von daher hatte ich natürlich auch nicht unbedingt das Bedürfnis, das haben zu wollen. Ich wollte eher Bücher, ich wollte eher Informationen und ich wollte einen Austausch. Aber ich wollte jetzt nicht, dass alles überrannt wird. Und ich habe mich nicht mehr wohlgefühlt, um ehrlich zu sein. Ich bin dann eigentlich nur noch mit hingegangen, weil wir die Organisation hatten. Und das hatte ich ja vorhin so ein bisschen angesprochen. Es wurde sich ja eigentlich auf das neue Forum und auf Demokratie jetzt und auf die anderen drei Gruppierungen eigentlich eingewirkt, dass wir eben diese gewaltfreie Schiene mit Ordnern, wir hatten ja diese Scherben, Gewaltfreiheit, dass wir das sozusagen immer so begleiten, dass das nicht eskaliert. Mhm. Denn das gab es durchaus in den, sage ich jetzt mal, in einzelnen Blöcken durchaus auch. Aber viel ist mir da auch weggerutscht, als das denn so riesengroß war. Ich bin da nicht mehr mit Lust hingegangen. Und muss auch sagen, dann war ein bisschen die Luft raus. So. Ja, das ist ja auch so ein Ding, was mich jetzt schon noch interessiert, so zum Abschluss vielleicht. Du bist ja eben nicht abgesprungen. Also mit anderen Worten, du sagst zwar Luft raus, aber für viele war ja dann wirklich entweder die Luft raus oder die haben gesagt, okay, na, wenn das so ist, dann mache ich jetzt erstmal mein Ding. Und das ist irgendwas. Und in der Regel war das ja auch mit viel Spaß verbunden, weil großer Freiheitsgrad. Aber für dich hieß es ja trotzdem am Ball zu bleiben. Und dann aber eben neues Forum zu meinen. Ich frage deswegen so komisch nach, weil wenn ich jetzt denke, naja, wenn jemand eine Demokratie und eine repräsentative Demokratie vor Augen hat, das hat natürlich was mit Einflussmöglichkeiten zu tun und die ist in einer großen Partei beispielsweise ja gegeben, die ja auch entstanden sind in dem Moment, auch hier, auch wenn sie jetzt als Export entstanden sind. Warum trotzdem nach wie vor im neuen Forum? Was war sozusagen deine Triebfeder, nachdem schon klar war, also März 90, das geht jetzt ganz anders weiter? Na, für mich war das eigentlich nie eine Option, in eine etablierte Partei zu dem damaligen Zeitpunkt und auch heute nicht. Warum? War. Zum damaligen Zeitpunkt war es, glaube ich, für mich sehr wichtig, in die Gestaltung der jungen Demokratie mit eingreifen zu dürfen. Das heißt, sich für den Kommunalwahlkampf stark zu machen und zu gucken, was kann ich für meine Stadt tun? Ich war nie dran interessiert, irgendwie erstmal landespolitisch und bundespolitisch zu arbeiten. Das war nicht unbedingt meine Ausrichtung gewesen. Und dann wollte ich einfach studieren. Das muss ich auch sagen, ja. Und beides miteinander im Einklang zu bringen. Das war für mich okay im neuen Forum. Das neue Forum war ja damals auch stark und hatte ja die unterschiedlichen Gruppierungen. Ich glaube, im ersten Stadtratsparlament saßen wir mit 35 Leuten. Und ich hatte dann die Möglichkeit, das war was ganz Besonderes gewesen, über ein Leistungsstipendium in die Schweiz zu gehen für 2 Jahre. Und wir hatten in die Schweiz schon immer Kontakte gehabt zu der Demokratisierungsbewegung. Und da war das für mich nochmal ein ganz guter Austausch, eigentlich von dort zu erleben, die eigentlich schon immer in der Demokratie gelebt hat. Wo engagieren die sich? Wo sehen Sie einfach noch einen Bedarf, was zu verändern? Ich meine, damit, dass wir die Demokratie bekommen haben und die Pressefreiheit und die Reisefreiheit, damit war es ja nicht zu Ende gewesen. Ja, gab ja noch viele Punkte, die zu gestalten waren, die es galt zu begleiten. Und das war oft auch mit hohem Frust verbunden, nämlich dass da dann eben die demokratischen Parteien plötzlich sich so über diese Bewegung draufgesetzt haben und überhaupt nicht mehr hören wollten, was war denn für diejenigen, die in der DDR gelebt haben, sich jahrelang engagiert haben, die durchaus damit rechnen mussten, inhaftiert zu werden, dass man die plötzlich, waren die nicht mehr interessant. Und wenn man sich heute Herrn de Maizière oder auch Herrn Schröder, der ja immer so sehr gelobt wird, anhört, was die zu dieser Demokratiebewegung im Osten sagen, dann finde ich das schon sehr interessant. Da sind wir nämlich heute die Kontrarevolutionäre. Wir sind diejenigen, die sich nicht in die Demokratie eingeben wollen. Wir sind diejenigen, die sich, die immer stören. Das ist, kann man richtig mit Zitaten belegen. Das war so der eine Grund, beim neuen Forum zu bleiben. Dann war ich in der Schweiz und in Israel und bin dann wieder zurückgekommen. Gott sei Dank habe ich das so gemacht, muss ich sagen, weil ich dadurch ein bisschen Abstand von dieser ganzen Stasi-Debatte und Verfolgtsein ein bisschen weggekommen bin. Also ich habe mich nicht mehr einen ganzen Tag damit beschäftigt, warum haben die das so gemacht, wer hat mich verfolgt, wie dick ist meine Akte, wie dicker hätte sie noch sein können und so weiter und so weiter. Ja. Also was auch einige, finde ich, in unserer Bewegung gelähmt hat und die dann über diese Stasi-Debatte nicht mehr tatsächlich in die globale Politik eingegriffen haben. Und das fand ich ein bisschen schade, weil wir dann immer darauf reduziert wurden, na, das neue Forum war so lange wichtig, solange es um die Stasi-Aufarbeitung ging. Wobei ich jetzt immer noch sage, das ist auch immer noch nicht passiert. Aber nee. Der Aufbruch, unser erster Text, das ist ja eigentlich das Wichtige. Wir haben Bürgerrechte verlangt, wir haben eine Transparenz verlangt. Eigentlich alles das, was heute etablierte Parteien in ihr Programm schreiben, aber wo ich ein großes Fragezeichen dahinter setze, ob sie es tatsächlich immer gewillt sind, umzusetzen.